Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27 bis 28. Und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt, genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Gott segne dieses Wort. Nur einmal. In diesem Text hier aus dem Hebräerbrief lernen wir mehr über das, was Christus für uns alle, für alle Menschen getan hat, als das Christus als das vollkommene Opfer. Also nur einmal. Und der Autor, der Briefeschreiber hier aus dem Hebräerbrief, schreibt eben, dass Christus nur einmal gestorben ist, als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Und das heißt nun nicht, wichtig ist zu verstehen, dass Christus am Kreuz für die Sünden aller Menschen zu aller Zeit, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, gestorben ist. Und das ist wichtig zu verstehen. Alle Sünden, die die Menschen begangen haben, zu allen Zeiten. Und wenn es hier nun heißt, er wird wiederkommen, ja, das heißt, am jüngsten Tag kommt unser Christus wieder, das zweite Mal kehrt er wieder, dann ist das eben der Tag der Erlösung für alle, die Jesus Christus folgen, aber der Tag der Verdammnis, die nun Jesus Christus, Menschen, die Jesus Christus nicht folgen. Und das bedeutet, dass hier, wenn es heißt, die Sünden vieler Menschen wegzunehmen, geht hier nochmal, um das genauer zu verstehen, in das Johannesevangelium, in das dritte Kapitel, und da haben wir Vers 16 bis 21, also Johannes, drittes Kapitel, Vers 16 bis 21, und da ist es erstaunlich, dass Jesus Christus sogar bevor er starb am Kreuz und wieder auferstanden ist und dann in den Himmel gefahren ist, schon hier das Gericht verkündet. Also, könnte jemand sagen, dass es Gott ist, der Menschen in die Hölle schickt, sozusagen. Hier erfahren wir oder lesen das, lest das mal selber nach. Also, nimmt da nicht mein eigenes Wort. Geht in die Bibel, lest Johannes Kapitel 3, 16 bis 21 und seht mal zu, versteht dann, dass es dann Menschen sind, die sich sozusagen selber in die Hölle schicken, getrennt von Gott. Denn leider wird es Menschen geben, das sagt uns die Bibel auch, die, obwohl sie die gute Nachricht hören, ja, die Gospel von Jesus Christus, also die gute Nachricht von Jesus Christus, dass sie sich von Gott abwenden. Und deswegen heißt das eben hier im Hebräerbrief, dass Christus nur einmal als Opfer die Sünden vieler Menschen wegnimmt. Und so kann man das verstehen, wie das dann zusammenhängt. Und wir tun gut daran, dass wir uns das in Erinnerung rufen und das erkennen, dass das ist, was uns die Bibel lehrt. Also es sind keine guten Taten, die uns das ewige Leben geben können. Es sind keine, also gute Taten außerhalb, also ohne Christus oder Opfergaben oder irgendwelche Rituale oder irgendein Mechanismus außerhalb von Christus, das funktioniert nicht. Das hat überhaupt keinen Einfluss. Denn durch die Auferstehung Jesus Christus ist eben jedes Wort von Jesus bestätigt worden. Wie auch hier im Johannesbrief und auch in den Hebräerbriefen. Wir haben eben Gottes Wort, das sich durch die ganze Bibel durchzieht, durch den Heiligen Geist geleitet, wie er die Menschen geleitet hat, die Gottes Wort niedergeschrieben haben und weitergegeben haben, ist also unfehlbar. Es muss so sein, sonst wäre Gott nicht Gott. Ja? Aber das ist, wie gesagt, durch die Auferstehung bestätigt worden. Und ja, nehmt euch das zu Herzen und ja, teilt das auch anderen Menschen mit. Ja? Kommt zu Christus als reuige Sünder durch euren freien Willen, ja, und geht eine persönliche Beziehung mit ihm ein. Und der Heilige Geist leitet euch dann, hat euch ein für alle Mal erlöst. Ja, wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Das geht nicht, denn Jesus Christus hat uns durch den Heiligen Geist ein für alle Mal besiegelt. Und es sind nicht gute Taten, die uns mit Jesus Christus vereinen. Ja, geht dann in den Epheserbrief, das ist das zweite Kapitel, Vers 8 bis 10. Also Epheserbrief, zweites Kapitel, Vers 8 bis 10. Gute Taten allein, ohne Jesus Christus, bewirken gar nichts. Und da steht das nochmal geschrieben. Lest das nochmal selber durch und nachlesen. Also, so ist das, dass wir hier diese Wahrheit haben. Und ja, nur in und durch Jesus Christus ist Jesus Christus unser Erlöser, wir, die wir als Reuegesünder zu Christus kommen. Und wir wenden uns von der Sünde ab. Und er hilft uns dann in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, mit Christus zu wachsen, durch die dritte Person der Dreifaltigkeit, den Heiligen Geist. Und das ist nur einmal so. Christus ist nur einmal gestorben für uns. Wir kommen nur einmal zu Jesus Christus als Reuegesünder. Und er unternimmt den Rest, wie wir ihn leiten, schalten und walten lassen in unseren Herzen. Und das ist die Wahrheit, die wir hier auch in der Bibel und auch nur in der Bibel finden. Und lieber Jesus, wir danken dir für die Erkenntnis hier, dass du das vollkommene Opfer bist, für uns an unserer Stelle gestorben bist am Kreuz, für die Sünden aller Menschen gestorben bist. Und wir beten auch, dass alle Menschen zu dir kommen. Die Bibel sagt uns aber, dass das nicht alle tun werden. Leider, das ist so. Aber wir beten, dass du uns stärkst und uns daran erinnerst, dass das eben nur einmal war, dass du für uns gestorben bist und wir in und durch dich und auch nur in und durch dich eine persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott, mit unserem Herrgott eingehen können. Und das bist du auch. Du bist selber Gott im Fleische und selber unser Herrgott, unser Hohepriester. Und wir kommen zu dir, das machen wir auch nur einmal als Reuegesünder. Und du hilfst uns dann in unserer persönlichen Beziehung in und durch dich zu wachsen. Nicht in eigener Kraft, aber in Gottes Kraft, in deiner Kraft. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.